Es wäre Raumverschwendung, die angeblichen Geschicke Kaiser Heinrichs VII. In Italien anhand der Überlieferung noch weiter dem Leser vorzuführen. Wir wollen nicht länger gefälschten Quellen nachplaudern, sondern jetzt daran gehen, die historische Tatsächlichkeit aus dem Überlieferungswust herauszuschälen. Heinrichs Italienfahrt, so wie die Quellen sie uns darstellen, ist ein Reiseroman, in welchem nur die handelnden Personen einigermaßen geschichtlich echt sind. Was die erzählten Begebenheiten anbetrifft, so sind fast alle tendenziös übermalt und zurechtgestutzt, ein großer Teil ist überdies glatt erdichtet. Erdichtet sind die vorgeblichen Ereignisse in Rom, insbesondere die Kaiserkrönung, weil es ja vor dem 15. Jahrhundert weder eine Stadt Rom noch einen Universalpapst gegeben hat. Und weil die römischen Ereignisse erfunden sind, ist es den Vätern der Fälschungsaktion zum Beispiel bei der Aufstellung des Verzeichnisses der Ritter, die angeblich an der Krönungsfeierlichkeit teilgenommen haben sollen, nicht gelungen, in jedem Falle das Richtige zu treffen. Vergleicht man nämlich das Verzeichnis mit den Urkunden, so ergibt sich der auffällige Umstand, dass die Aufzählung der Teilnehmer in der Liste nicht vollständig ist. So ist etwa der Herzog von Bayern, der mit anderen Rittern 3 Wochen nach der Krönung nach der Heimat zurückkehrte, nicht erwähnt. Kein geistlicher Herr, kein Italiener wird genannt, obgleich die kaiserlichen Urkunden doch so zahlreiche Prälaten beider Länder und ferner so viele italienische Herren aufzählen. Ich muss hier wieder einmal die kluge Vorsicht der Fälschungsväter bewundernd hervorheben. Warum nämlich hat bei Aufstellung der Liste kein Namen eines italienischen Herrn angeführt werden dürfen? Deshalb nicht, weil man bei den erdichteten Wirren in Rom, eben weil es sich um Fantasieerzählungen handelt, einfach nicht klipp und klar festlegen konnte, an diesem Tage der Krönung ist der und der italienische Ritter oder Geistlicher als zeitweiliger Anhänger des Kaisers bei den Feierlichkeiten zugegen gewesen. Wenn bei erdichteten Gegebenheiten nicht alles glatt ineinander passt, was naturgemäß umso mehr der Fall ist, je reicher und lebendiger der Roman ausgestattet ist, so hat das so lange keine Not, als die Dichtung als solche offen gekennzeichnet wird. Anders, wenn solche Dichtung für wirkliche Geschichte ausgegeben wird, dann heißt es vorsichtig verfahren und sich unter Umständen dumm stellen, das heißt Lücken lassen. Bei der Erdichtung der Krönungsfeierlichkeit in Rom war nun die Schwierigkeit, genau anzugeben, wer von italienischer Seite als Anhänger des Kaisers zugegen gewesen sei, so überaus groß, dass überhaupt italienische Namen verschwiegen wurden. Die Schwierigkeit lag darin, dass ja die Parteinahme für oder gegen Heinrich, ob Ghibelline oder Guelfe, erdichtet werden musste. Und mit diesem heiklen Punkte haben wir an das kritische Zentralproblem der ganzen Geschichte von Heinrichs Italienfahrt gerührt. Das Zentralproblem lautet, ist das uns überall in Italien entgegentretende Phänomen der Parteigegensätzlichkeit mit der Gegenüberstellung Ghibellinen-Guelfen richtig gekennzeichnet? Kann die tiefe Zerspaltung im italienischen Volke historisch richtig unter der Parole »Hi Kaiser, hi Papst« verstanden werden? Wir kommen auf die Spur der Wahrheit, wenn wir uns fragen, warum hat eigentlich der französische Nationalpapst Clemens seinen Boten Heinrich über die Alpen geschickt? Was bezweckte Clemens damit, dass er seinen getreuen Sohn nach Italien sandte? Denn, und das gibt auch die gefälschte Überlieferung zu, Papst Clemens war der wirkliche Anstifter des italienischen Abenteuers. Heinrich der VII. Hat nur als Werkzeug des französischen Papstes gehandelt. Heinrichs kirchliche Gesinnung lag klar zutage. Der Papst und die Mutterkirche beherrschen Heinrichs Gedankenwelt. Seite 223. Die heiligsten Eide habe Heinrich dem Papste geschworen, melden die Quellen, nichts gegen die Kirche zu unternehmen, dagegen aber überall mit größter Schärfe gegen die Ketzer einzuschreiten. Hier halten wir ein. Gegen welche Ketzer sollte der König vorgehen? Da es in jener Zeit noch keine Universalkirche gab, konnte Heinrich auch nicht gegen Ketzer Maßnahmen ergreifen, die von der nicht existierenden katholischen Universalkirche abgefallen waren. Es konnten demnach nur genuine Ketzer in Frage kommen, das heißt, genau wie in Frankreich und Deutschland, nur die gottgläubigen Heiden und die ebenso jeder kirchlichen Organisation feindselig gegenüberstehenden dogmenfreien Christen. Mit dieser Feststellung haben wir nun auch den wahren Charakter der Parteikämpfe in Italien erkannt. Auch in Italien wirkte das mit List, Geld und politischer Gewalt vordringende Dogma als unerschöpfliche Quelle der Zwietracht. Wie in Deutschland, so gab es auch in Italien dogmatische Regionalkirchen, die ihre Macht über die Kirchenfeinde auszudehnen gedachten. Und wie in Deutschland, so hatte auch jenseits der Alpen der Gallikanismus mit Papst Clemens Fuß gefasst. Der Einfluss der französischen Nationalkirche muss hier sogar bereits recht erfolgreich gewirkt haben, weil in Italien, wenigstens in Unteritalien, die Bedingungen für das Eindringen des Gallikanismus besonders günstig waren. Der Boden war für die gallikanische Saat vorbeackert worden. Ich denke in diesem Zusammenhang nicht etwa an die angeblichen kirchenstaatlichen Besitzungen des Universalpapsttums in Italien, Rom, Kirchenstaat, die der römische Universalpapst bei der Verlegung der Residenz nach Avignon zurückgelassen, aber rechtlich noch immer im Besitze gehabt habe. Die Verlegung der universalpäpstlichen Residenz aus Italien nach Avignon ist ja eine Lüge. Der französische Papst Clemens hatte demzufolge nicht das mindeste Anrecht auf Rom oder sonstigen italienischen Besitz. Woran ich denke, wenn ich von günstigen Vorbedingungen für die gallikanische Idee in Italien spreche, ist der Umstand, dass damals das Mitglied eines französischen Herrscherhauses, Anjou, den Thron von Neapel innehatte. Da ich über das Jahr 1300 nicht zurückgehe, bleibt in diesem Hefte die frühere Geschichte des Hauses Anjou unberücksichtigt.